Oh, wenn du Depri bist in gute Stimmung brauchst, ja, dann mach dir nichts raus. Geh zum Candy Mountain schnell. Schon beim Eintritt wird das ganz und gar wunderbar. Sich ein fröhlich, unmöglich und lebhaft schönes Land. Es gibt Lollipops und Sauerdrops und Süßigkeit. Nur die Fröhlichkeit, die dir jeden Tag versüßt. Ganz unmöglich, im Zuckerland nicht froh zu sein. Im Schlaraffenland, im Mekka der süßen Welt. Es gibt Gummibären und Kokosnuss mit Schokokuss. Früchtemus, nur Genuss, hier im Zuckerwunderland. Fahr den Zuckerzug und höre auf die Candy Band. Die jeder kennt, wenn sie durch die Höhle singt. Honigbonbons wachsen hier im Zuckergrund. Und welch ein Fund in den Mund! Mit all dem süßen Zeug in der Zuckerhöhle sind deine Gedanken frei. Also Charlie, hüpf doch endlich in die Höhle rein!